Kapitel 6. Hören. Höre die Wegbeschreibung und antworte mit R richtig oder F falsch. Es ist ganz einfach. Du kannst dich gar nicht verlaufen. Wenn du am Dorfausgang bist, musst du den Weg E5 nehmen. Du gehst 2 Kilometer auf diesem Weg und kommst zu einem großen Bauernhof mit einem grünen Dach. Da musst du rechts abbiegen. Dann kommst du in einen Wald. Achtung, da ist der Weg nicht sehr gut markiert. Am Ende des Waldes kommst du zu einem Schild. Da steht Blick auf den Gletscher geschrieben. Du musst dem Pfeil folgen und circa 4 Kilometer laufen. Wenn du eine gelbe Raute siehst, musst du links abbiegen. Nach 1 Kilometer bist du am Ziel.